zugute, das glaub ich, mir ist wohl zumute. Das glaub ich, mir ist wohl zumute, weil du das Rot der Erden mag gleich brechen. Das Rot der Erden mag gleich brechen. Will mir dem Satan widersprechen. Ich mein Heiland an. Das Rot der Erden mag gleich brechen, will mir der Satan widersprechen, so bitte ich dich, mein Heiland an. Das Rot der Erden weil mir der Satan widersprechen, so bitt ich dich, mein Heiland an, so bitt ich dich, mein Heiland an. Du bist geboren, mir zu Gute. Weil du für mich genug getan, genug, genug. Weil du für mich genug getan, für mich genug getan.